Das Lokale. Wir tendieren dazu, die in Drangetta als etwas Statisches wahrzunehmen. Doch das ist falsch. Sie ist eine Organisation in konstantem Wandel. Dieser Wandel liegt in verschiedenen Motiven begründet, in einer gewollten Anpassung an sich verändernde Gegebenheiten, an neue Gesetze, neue Geschäftsfelder oder in geostrategischen Überlegungen. Dazu kommen nicht geplante Veränderungen, neue Clans, die entstehen, etablierte Clans, die ihre Aktivitäten einstellen. In Italien gehen Ermittlungsverfahren und in der Folge auch Gerichte mit ihren Urteilen bei der Beschreibung der Organisation in die Tiefe. Die Veränderungen der Organisation werden so mit etwas zeitlichem Verzug dargestellt. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen: dem Lokale. Das Lokale kann man als die wichtigste Organisationseinheit der Ndrangheta sehen. In ihm können mehrere Ndrine, Mafia-Familien, organisiert sein. Es bildet den Ausgangspunkt krimineller wie nicht-krimineller Aktivitäten. Das Lokale als solches ist bereits in Gerichtsurteilen beschrieben, die Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurden. Man kann es sich wie eine Art Ortsverein der Ndrangheta vorstellen. Es gibt einen Vorsitzenden, Capo Locale, einen Kassenwart, Kontabile und auch eine Art Schriftführer, Mastro di Giornata. Und es gibt regelmäßige Zusammenkünfte. Um ein Lokale zu formen, sind je nach Clan mindestens 49 bis 51 Mitglieder nötig. Jedes Lokale verfügt auch über Krimine, und hier greift die Analogie zum deutschen Vereinsrecht nicht mehr, denn der Krimine ist für das Planen und Umsetzen krimineller Aktionen zuständig. Jedes Lokale kann Entscheidungen autonom treffen, allerdings nur innerhalb eines bestimmten Bereichs und nur Entscheidungen, die nicht die Gesamtorganisation Ndrangheta betreffen. Das Regelwerk, darunter als bekannteste Regel das Schweigegelübde, die Ormeta, ist bindend und wird mündlich weitergegeben. Als Luigi Bonaventura und sein Clan aktiv war, existierte natürlich auch in Crotone ein Lokale. Unter der Führung von Gianni Bonaventura, dem Onkel von Luigi, hatten sich bereits in den 60er und 70er Jahren mehrere Ndrangheta-Familien dort unter der Vorherrschaft der Vrenna Bonaventura zusammengefunden. Die Lokali sind ein Nährboden für Kriminalität. Deutlich wurde das etwa bei Abhörmaßnahmen in der Schweiz, in Frauenfeld. Ein Mitglied der Runde dort sagte: »Aktuell möchte ich arbeiten. Es gibt in allem Arbeit. Erpressungen, Koks, Heroin, 10 Kilo, 20 Kilo am Tag. Ich bringe sie euch, ich persönlich.« Kriminelle sprechen oft von Arbeiten, wenn es um Drogenhandel oder andere Straftaten geht. Ob eine Tätigkeit illegal ist oder nicht, ist in gewisser Hinsicht für eine kriminelle Organisation schlicht nicht relevant, solange das Ergebnis stimmt, nämlich ein Vorteil für die Organisation, meistens Gewinn. Übrigens passt auch in Bezug auf Gewinne in der Ndrangheta wieder die Vereinsanalogie. Auch hier müssen die Lokali einen Teil der Gewinne an die Ndrangheta abgeben. Einen Teil können sie selbst für ihre Zwecke verwenden. Sie fließen dann in die Bacinella, die eigene Kasse. Ein großer Polizeischlag im Jahr 2011 hat gezeigt, dass die Struktur mit Lokali auch auf Deutschland übertragen worden ist. Die Operation Crimine Infinito belegte die Existenz eines Lokale in Singen. In den Akten ist auch die Rede von weiteren Lokali im südlichsten Teil von Deutschland, in Rielasingen-Worblingen und in Engen. Dazu kommt ein Lokale in Frankfurt am Main. Die Operation hat auch gezeigt, dass ein Lokale zugunsten eines anderen aufgelöst werden kann. Das Lokale in Markdorf, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, wurde zum Lokale Ravensburg. Der Erfolg der Aktion stand übrigens auf Messerschneide. Denn der Antimafia-Staatsanwalt Carlo Capuncello, der bei der Nationalen Antimafia-Staatsanwaltschaft für den Kontakt nach Deutschland zuständig war, verriet, dass eine Anfrage der Staatsanwaltschaft in Reggio Calabria abgelehnt worden war. Die Behörde hatte Wanzen und Überwachungskameras in den Lokalen in Singen platzieren wollen, wo sich die Mafiazelle regelmäßig traf. Erst nach einer formalen Amtshilfeanfrage wurden die Geräte dann doch montiert. Kein Wunder also, dass nur wenig über weitere Treffpunkte der Ndrangheta bekannt ist. In Italien finden sich verschiedene Hinweise auf weitere Lokali. Der seit Jahrzehnten gegen die Ndrangheta ermittelnde Staatsanwalt Nicola Crateri spricht gar von 60 Lokali in Deutschland. In einem Artikel der Republika aus dem Jahr 2012 etwa ist zu lesen, dass vermutlich auch in Köln und Stuttgart Lokali bestehen, in Stuttgart eines des Clans Pharao und in Köln des Clans Morabito. Für Erfurt existieren Berichte über ein Capo-Lokale, man muss also davon ausgehen, dass auch das dazugehörige Lokale existiert. Noch sind keine weiteren Suborganisationen der Ndrangheta auf deutschem Territorium gerichtlich festgestellt worden. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Irene Mihalitsch befragte die Bundesregierung dazu. Mitarbeiter ihres Büros hatten im Sommer 2017 auf einer Konferenz meines Vereins Mafia Nein Danke einen Vortrag des Antimafia-Staatsanwalts Giuseppe Lombardo aus Reggio Calabria gehört. Lombardo berichtete über Niederlassungen der Organisation in ganz Deutschland. Im Mai 2019 wollte Mihalitsch wissen, wie viele solcher Lokali es in der Bundesrepublik gebe. Die Bundesregierung gehe aktuell von mindestens 18 bis 20 Stützpunkten, Lokale, bundesweit aus, lautete die Antwort. Zitat: Da einem einzelnen Stützpunkt bis zu 50 Mitglieder zugerechnet werden können, ist von einem erheblichen Dunkelfeld bei den Mitgliederzahlen auszugehen. Die tatsächliche Zahl der Mitglieder, die der Ndrangheta zuzurechnen sind, dürfte bei geschätzten 800 bis 1000 Mitgliedern liegen. Der Bundesregierung ist dabei ein Fehler unterlaufen. Um ein Lokale zu formen, braucht es nicht bis zu 50 Mitglieder, sondern mindestens. Auf die schriftliche Nachfrage, wo sich diese Lokali befinden, erhielt Mihalitsch, die selbst Polizistin ist, eine wenig befriedigende Ausflucht als Antwort. Um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden, kann eine weitergehende Aufschlüsselung nicht erfolgen. Es ist komisch. Immer wenn es um italienische organisierte Kriminalität geht, geben sich Regierungen schmallippig. Viel mehr Auskunftsfreude dagegen bei der sogenannten Clan-Kriminalität. Mich ärgert das, dass man hier eine Extrawurst brät und einem einzelnen Phänomen derart viel Aufmerksamkeit widmet und zugleich ein gigantisches Problem weitgehend ignoriert. Dass nämlich 1000 bis mehrere tausend Mitglieder einer hochkriminellen, strategisch und verdeckt agierenden, gefährlichen Organisation sich stabil in Deutschland aufhalten. Mitglieder der Ndrangheta.